1. In jenen Tagen, als sich erneut ein groß Menschenmengt versammelt hat und dies nicht zu essen besaß, rief Jesus sein Jünger zu sich und sagt zu ihnen, 2. Ich empfinde mitleid mit dieser Mensch, das nun schon 3 Tage bei mir geblieben ist und keine Nahrung mehr hat. 3. Word ich sie hungrig nach Hause schicken, werden sie unterwegs erschöpft zusammenbrechen, zumal einige von ihnen einen weiten Weg zu rückgelegt haben. 4. Sein Jünger erwiderten im Jedoch, wo her sollen wir hier in dieser Abgelegen in gegen Genugen brot bekommen, all dies Menschen sat zu machen. 5. Fragte sie, why viel brot hat Sie antworteten, 7. 6. Daraufhin wise die Menschen, sich auf den Boden zu setzen, nahm die 7 brot, sprach das Dankgebet, brach sie und gab sie seinen Jungen, damit dies sie den Leuten austeilten. 7. Sie hatten auch einige klein Feestje debi, die signet und ebenfalls zum austeilen gab. 8. Al Assen und Werden sat, und von den übrig geblieben in Brotstucken sammelten sie 7 Korb voll ein. 9. Es waren etwa 4000 Menschen, die anschließend endlies. 10. Unmittelbar danach bestieg mit seinen Jungen ein Schiff und fuhr in die Gegend von Dalmanutha. 11. Dort kamen die Pharisäer zu ihm und begannen, mit ihm zu diskutieren, indem sie ein Zeichen vom Himmel forderten, ihn auf die Probe zu stellen. 12. Sus tief in seinem Geist und sagt, warum verlangt dies Generation ein Zeichen? Wallach, ICH versichere Uke, dieser Generation word niemals ein Zeichen gegeben werden. 13. Nachdem sie entlassen hat, stieg wieder ins Schiff und fuhr zum gegenüber liegenden Ufer. 14. Sie hatten vergessen, brot mitzunehmen, so dass sie nur ein einziges brot im Schiff bei sich hatten. 15. Warnte sie eindringlich, achtet darauf und hütet euch vor dem Sauertig der Pharisäer und dem Sauertig des Herods. 16. Sie aber überlegten untereinander, das dies wohl daran lag, das sie kein Brot dabei hatten. 17. Jesus bemerkt ihr Gedanken und fragte sie, warum sprecht ihr darüber, dass kein Brot hat? Begreift und verstet immer noch nichts? Ist die ihr Hose weiterhin verstockt? 18. Obwohl Organ hat, seht nicht, und obwohl Oren hat, hort nicht, erinnert euch den nicht daran. 19. Als ICH die Fünf brot für die 5000 Menschen brach, why viel Korb vol übrig geblieben stuck hat damals eingesammelt? Sie antworteten im, Zwulf. 20. Und als ICH die 7 brot für die 4000 Menschen verteilt, why viel Hand Korb vol Brocken hat da gesammelt? Sie sagten, 7. 21. Daraufhin fragte Sie, verstet es denn immer noch nicht? 22. Als Sie nach Bethsaida kamen, brach man einen blinden zu ihm und bat ihn zu berühren. 23. Jesus nahm den blinden bei der Hand, führte ihn aus dem Dorf hinaus, spuckte ihm auf die Augen, legte ihm die Hand auf und fragte ihn, ob was sehen kann. 24. Der Mann blickte auf und sagt, ich sehe Menschen, die wie Baum am Hergehen. 25. Danach legte Jesus im erneut die Hand auf die Augen, da so der Mann scharf, war vollständig geheilt und konnte als deutlich erkennen. 26. Jesus schickte in nach Hause und wies ihnen, das Dorf nicht zu betreten. 27. Jesus und sein Jünger begaben sich in die Dörfer im Caesarea Philippi, unterwegs fragte sein Jünger, was sagen die Leute, where ich bin? 28. Sie antworteten im einige sagen Johannes der Taufer, ander Elias, und wieder ander, o sei einer der Propheten. 29. Dann fragte sie, aber, was sagt where ich bin? Petrus antwortet ihm, du bist der Christus. 30. Jesus wise sie strengen, niemandem devon zu erzählen. 31. Danach begann sie darüber zu belehren, dass der Menschensohn viel leiden, von den Ältesten, Hohepriesten und Schriftgelehrten verworfen, getötet und nach 3 Tagen auferstehen muss. 32. Sprach ganz offen darüber, wobei Petrus in Beseit nahm und begann, in zu tadeln. 33. Doch Jesus wante sichem, blickte Seinjungeren und Weis Petrus Schorfs Urecht, Gehr weg. Von mir, Satan. Denn du denkst nicht an das, was Gott will, sondern an das, was die Menschen wollen. 34. Anschließend rief er die Mensch zusammen mit seinen Jungen zu sich und sagt zu ihnen, wer mir nach folgen will, der muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. 35. Denn wer sein Leben bewahren will, wird es verlieren, wer aber sein Leben meint willen und des Evangeliums willen verliert, der wird es retten. 36. Was nutzt es einem Menschen, wenn die ganz Welt gewinnt, debi aber sein Ziel verliert? 37. Denn was konnte ein Mensch als Gegenwart für sein Leben geben? 38. Denn wer sich in dieser untruen und sündigen Generation meiner und meiner Wort schamt, dessen Wort sich auch der Menschen schamen, wenn in der Herrlichkeit seines Vaters mit den Heiligen Engel kommt.